Die Stadt der Wende dieses Krieges, Stalingrad. Den Völkern bleibt ihr Name unvergessen, weil hier die Wiege ihrer Hoffnung stand.